April. Öffnung und Schutz. Kraft und Gegenkraft. Innere und äußere Grenzen berücksichtigen. Setz dich auf deine Matte oder auf den Teppich. Ich öffne mich und fühle Schutz. Komm in den Fersensitz. Leg deine Hände auf deine Knie, wenn es dir angenehm ist. Du kannst auch im Schneidersitz sitzen, wenn dir das lieber ist. Achte darauf, deinen Rücken gerade zu halten. Atme tief in deinen Bauch und komm im Hier und Jetzt an. Atme ein und atme aus. Beginn jetzt mit deinen Fingern kräftig zu pumpen. Also beuge und strecke deine Finger so kräftig und so lange, wie du kannst. Deine Arme können dabei lang nach vorne gestreckt oder gebeugt sein. Atme ein, atme aus, pumpe weiter. Atme aus und pumpe, wenn du kannst, noch weiter. Nimm dabei deinen Körper wahr, wie er sich zwischen Himmel und Erde befindet. Lasse deine Atem ruhig fließen. Nimm die Grenzen deines Körpers wahr. Du kannst jetzt aufhören, deine Finger zu bewegen und dich auf die Grenzen deines Körpers konzentrieren. Fühlst du deine Haut? Von oben bis unten hast du Haut, die dich umgibt. Lass es zu, dich verletzlich zu fühlen und auch mal Schutz zu benötigen. Im April blühen und sprießen die Pflanzen unter der warmen Sonne. Gleichzeitig müssen sie sich vor Nachtfrost schützen. Nimm deine Haut am ganzen Körper wahr. Sie umhüllt dich. Sie ist deine äußere Grenze, die dich schützt. Fühle deine Haut. Von den Zehen über die Vorderseite deiner Beine, über deinen Bauch, deine Arme und Hände bis zum Kopf. Nimm dann deine Haut auf der Rückseite deines Kopfes wahr, über deinen Schultermuskeln, Rücken, Po, die Hinterseite deiner Beine, Fersen und Fußsohlen. Deine Haut kann weich und zart sein und zugleich schützt sie dich vor äußeren Einflüssen wie Kälte oder Wind. Die Haut auf deinen Füßen beispielsweise schützt dich auch vor spitzem, harten Untergrund. Fühl dich rundum beschützt. Jetzt beuge oder strecke noch einmal deine Finger und strecke noch einmal deine Finger. Pumpe also bitte wieder mit ihnen. Ich öffne mich, damit ich mich voll entfalten kann. Fersensitz mit Armen hinten aufgestützt. Bleib im Fersensitz. Falls du magst, kannst du ein Kissen oder zwei auf deine Füße legen und dich auf die Kissen setzen. Atme ein. Werde weit, atme aus und aktiviere deine inneren Bauchmuskeln. Stütze deine Hände hinter deinem Becken auf. Öffne deinen Brustkorb. Zieh dein Brustbein sanft nach oben. Dein Bauch bleibt aktiv, damit du deinen unteren Rücken schützt und nicht ins Hohlkreuz fällst. Entfalte deinen oberen Rumpf nach vorne oben wie eine Knospe, die sich zart öffnet. Du öffnest deinen Brustkorb und Kraft kann durch dich fließen. Kraft, die du für deine Ideen nutzen kannst. Du stellst dich dem Leben, wenn du bereit dafür bist. Atme ein, dein Brustbein hebt sich, atme aus, dein Zentrum ist aktiv. Ich spüre Widerstand und Gegenkraft und stärke mich durch sie. Fersensitz mit gehobenen Knien. Verankere deine Hände neben deinem Becken auf dem Boden. Vielleicht brauchst du Blöcke dafür. Atme aus, aktiviere deine tiefen unteren Bauchmuskeln und hebe deine Knie hoch. Halte deine Knie über deinen Boden, zieh sie zu deinem Bauch. So wie junge Pflanzen kalten Regen oder Frost erleben und ihnen so starke Stängel wachsen, so stärkt dich die Schwerkraft, die deine Knie zum Boden zieht. Deine Gegenkräfte sind deine Bauchmuskeln und deine im Boden verankerten Arme. Deine Schultern sind unten. Atme ein. Lass deine Knie sinken. Atme aus und hebe sie erneut. Halte deine Knie oben. Du spürst Widerstand und Gegenkraft und du stärkst dich durch sie. Wiederhole das Heben deiner Knie einige Male, verwurzle deine Hände gut im Boden, aktiviere mit der Ausatmung deine Bauchmuskeln. Du spürst den Widerstand und stärkst dich durch ihn für noch mehr Entfaltung. Ich schütze mich angemessen und wahre meine Grenzen. Herabschauender Hund, atme ein, atme aus und komm in die Hundestreckung. Deine Finger schauen nach vorne, deine Hände sind gut mit dem Boden verwurzelt. Drücke den Bereich um deine Daumen in den Boden. Deine Knie sind gebeugt, damit dein Becken gut kippen kann. So schützt du deinen Rücken angemessen vor Verspannung und wahrst deine Grenzen. So wie das Pflänzchen im April bei Frost aufhört zu wachsen und wartet, dass es wärmer wird. Dein Nacken ist entspannt, dein Bauch ist aktiv. Deine Knie sind gebeugt, deine Schultern sind aktiv. Sie drücken nach oben zur Decke, du hast das Gefühl eines Katzenbuckels. Knete mit deinen Füßen den Boden, um dich weich zu machen. Atme und halte diese Position. Atme ein, du bist lang, atme aus, deine Bauchmuskeln sind aktiv. Ich entfalte mich und berücksichtige zugleich innere und äußere Grenzen. Brett. Komm vom herabschauenden Hund langsam ins Brett. Atme aus und bring dein Becken nach unten, sodass dein Rücken gerade ist. Vermeide bitte ein Hohlkreuz. Deine Hände drücken aktiv in den Boden, besonders deine Daumenwurzeln. Deine Schultern ziehen Richtung Decke, wie bei einem Katzenbuckel. Dein Zentrum ist aktiv. Du schützt so Überlastung in den Händen, Schultern und im unteren Rücken. Du entfaltest dich und zugleich wahrst du deine Grenzen. Halte dich stark im Brett. Entfalte dich und wahre deine Grenzen. Das heißt, wenn du magst, kannst du deine Knie auf den Boden setzen. Ich spüre Gegenkräfte und bleibe dennoch dran. Seitstütz. Atme aus und verlagere dein Gewicht auf deine linke Hand. Komm in den Seitstütz. Deine linke Hand trägt deinen aufgespannten Körper. Deine rechte Hand lenkt sich nach oben zur Decke. Bewege deine Finger, so ist dein Arm von den Schultern bis zu den Fingerspitzen aktiv. Deine linke Hand ist mit dem Boden verwurzelt. Besonders fühlst du deine Daumenwurzeln. Spüre auch die Verbindung mit der Hand zur Schulter. Das untere Knie kannst du strecken und am Boden aufsetzen, wenn du magst. Deine Hand befindet sich genau unter deiner Schulter. Dein oberes Bein ist gestreckt. Die Fußkante drückt gegen den Boden. Du kannst dein unteres Bein unter dein oberes legen, wenn du dabei stark und lang bleibst. Oder du stützt das Knie deines unteren Beines auf den Boden. Auch wenn die Gegenkraft groß ist, bleibst du dran. Hebe dein Becken noch mehr Richtung Decke, mach dich stark. Du machst dich stark, wenn du Widerständen achtsam begegnest. Schau, spüre, wie du gut in dieser Position sein kannst. Willst du beide Beine strecken oder das untere Knie aufsetzen? Atme aus und komm jetzt mit deinem Gewicht auf die rechte Hand in den Seitstütz auf der anderen Seite. Dein linker Arm öffnet sich jetzt weit nach oben wie eine Knospe im April, die sich entfaltet. Deine rechte Hand trägt jetzt deinen Körper gegen die Schwerkraft. Dein Bauchzentrum ist aktiv, deine Fußkante drückt gegen den Boden und ist aktiv. Du kannst beide Beine strecken und übereinander legen oder das untere Knie am Boden aufstützen. Hebe dein Bein noch mehr Richtung Decke. Du machst dich stark für die kommende Zeit. Atme. Ich entfalte mich und berücksichtige zugleich innere und äußere Grenzen. Brett. Komm vom Seitstütz langsam wieder ins Brett. Atme aus und bring deinen zweiten Arm auch auf den Boden. Deine Beine sind nach hinten lang gestreckt, dein Rücken ist gerade. Deine Hände drücken aktiv in den Boden, besonders deine Daumenwurzeln. Deine Schultern ziehen Richtung Decke wie bei einem Katzenbuckel. Dein Zentrum ist aktiv. So schützt du Überlastung in den Händen, Schultern und Rücken. Du entfaltest dich und zugleich wahrst du deine Grenzen. Atme, mach dich lang und sei aktiv in deinem Zentrum. Ich wachse und werde stark durch Widerstand. Der Stuhl. Atme ein, atme aus und geh oder spring von der Bretthaltung zu deinen Händen. Und komm mit geradem Rücken in den parallelen Stand. Atme ein, hebe deine Arme gestreckt über deinen Kopf. Im Stand bist du lang, deine Handflächen zeigen zueinander. Atme aus, deine Hände bleiben oben, aber du beugst deine Knie, sodass deine Oberschenkel beinahe parallel zum Boden sind. Deine Füße sind parallel und gut mit dem Boden verwurzelt. Spüre deine Ferse, deinen Großzehenballen und deine Außenkante am Fuß. Deine Arme sind lang, doch deine Schultern bleiben unten. Je tiefer du gehst, desto mehr Widerstand gegen die Schwerkraft musst du aufbringen. Atme ein, mach dich lang, strecke deine Arme. Atme aus und sinke tiefer. Bleib in deiner Kraft. Deine inneren Bauchmuskeln ziehen nach innen und oben entlang deine Wirbelsäule. Zieh deine tiefen Bauchmuskeln nach innen. Du wächst und wirst stark mit dem Widerstand, so wie ein Pflänzchen Wind und Wetter braucht, um stark zu werden. Halte dich. Ich suche mein Gleichgewicht. Stehende Taube. Atme ein, atme aus und verlagere vom Stand ausgehend dein Gewicht auf das linke Bein. Beuge in deinem rechten Hüftgelenk und dein Knie. Fasse mit deinen Händen dein rechtes Knie und lege die Außenkante deines rechten Fußes auf deinen linken Oberschenkel in die stehende Taube. Dein rechter Oberschenkel ist also ausgedreht. Und dein rechtes Knie zieht Richtung Boden. Atme ein, atme aus und aktiviere den Fuß deines Standbeins. Spüre Ferse und alle Zehen gut im Boden verwurzelt. Atme ein, atme aus und halte deinen Rücken lang. Atme ein und strecke deine Arme weit nach oben, wenn du magst. Deine Schulterblätter ziehen sanft nach unten, so bleibt deine Schulter entspannt. Atme aus, dein Zentrum ist aktiv. Für mehr Gleichgewicht stütze deine Hände am Becken, wenn du magst. Atme ein, atme aus, aktiviere deine inneren Bauchmuskeln und beuge dein Knie noch mehr. Halte und atme. Um Ideen zu verwirklichen, um sich zu entfalten, braucht es einen langen Atem. Bleib dran. Übe Geduld. Komm immer wieder in diese Position, falls du rausfällst. Entwickle langsam. Wechsle jetzt die Seite. Atme ein, atme aus und verlagere vom Stand ausgehend dein Gewicht auf das rechte Bein. Beuge also in deinem linken Hüftgelenk und dein Knie. Fasse mit beiden Händen dein linkes Knie und lege die Außenkante deines linken Fußes auf deinen rechten Oberschenkel. Dein linker Oberschenkel ist also ausgedreht und dein linkes Bein zieht Richtung Boden. Atme ein, atme aus und aktiviere den Fuß deines Standbeins. Spüre Ferse und alle Zehen gut im Boden verwurzelt. Atme ein, atme aus und halte deinen Rücken lang. Atme ein und strecke deine Arme, wenn du magst, weit nach oben. Deine Schulterblätter ziehen sanft nach unten, so bleiben deine Schultern entspannt. Atme aus, dein Zentrum ist aktiv. Für mehr Gleichgewicht, stütze deine Hände am Becken, wenn du magst. Atme ein, atme aus und beuge dein Knie noch mehr. Halte dich und atme. Um Ideen zu verwirklichen, um dich zu entfalten, braucht es einen langen Atem. Bleib dran, übe Geduld. Fall raus und komm wieder rein. Setze beide Füße, wenn du bereit bist, auf den Boden. Deine Arme hängen entspannt und du bist im parallelen Stand. Spüre nach. Ich öffne mich, ich schütze mich und ich behalte mein Ziel im Auge. Berg im Namaste, du bist im parallelen Stand, kreise deine Arme weit über die Seite nach oben, lege deine Handflächen aneinander und bringe deine Hände vor dein Brustbein zum Namaste. Spüre, wie folgender Satz bei dir ankommt. Schütze dich angemessen, wahre deine momentanen Grenzen, und nimm Unterstützung an. Behalte dabei dein Ziel stets im Auge.